Die Blendung von Elias Canetti. 7. Teil: Kopflose Welt. Enthüllungen. Enthüllungen. Als Fischerle heftig zwinkernd in der Glastür auftauchte, wurde er von Keen mit einem milden Lächeln begrüßt. Der barmherzige Beruf, den er seit kurzem übte, stimmte seine Seele weich, und sie fühlte sich zu Gleichnissen veranlasst. Er bedauerte die Schwäche Christi, dieses sonderbaren Verschwenders. Speisung auf Speisung, Heilung auf Heilung, Wort um Wort zog an ihm vorüber, und er bedachte, wie viel Büchern mit diesen Wundern zu helfen gewesen wäre. Er fühlte, dass seine augenblickliche Verfassung der Christi verwandt war. Vieles hätte er in gleicher Weise verübt, nur die Gegenstände der Liebe erschienen ihm als Verirrung, ähnlich jener der Japaner. Fischerles Deutung einer drohenden Gefahr dagegen blieb unverstanden. Eine Weile setzte er sein Warnungszwinkern fort. Schließlich stürzte er auf Keen zu, packte ihn am Arm. »Polizei!« Das schrecklichste Wort, das er kannte. »Laufen Sie! Ich lauf heraus!« Keen warf einen schmerzlichen Blick hinauf, nicht zum Himmel, im Gegenteil zur Hölle im 6. Stock. Er gelobte die Rückkehr in dieses heilige Vorland. Von Herzen verachtete er die schmutzigen Pharisäer, die ihn bedrängten. »Ach, ihr Teufel, ihr lauert mir in irgendeinem Hinterhalt auf. Ich verlasse erhobenen Hauptes euren Pfuhl. Ich fürchte mich nicht, denn hinter mir stehen ungezählte Millionen.« Er wies mit dem Finger in die Höhe. Dann begann er, langsam zu fliehen. Fischerle ließ ihn nicht aus den Augen. Er hatte keine Lust, sein Geld für irgendwelche Gauner zu Keens Taschen hinauszuwerfen. Er nahm sich vor, die Pläne dieses Charakters zu fördern. Er wollte Keen helfen, sein Kapital bis auf den letzten Pfennig loszuwerden. In kürzester Zeit. Und ohne allzu große Mühe. Was sich zwischen diesen beiden Charakteren abspielte, ging nur sie an und niemand sonst. Er begleitete jeden Schritt Keens mit einem aufmunternden Nicken des Buckels, zeigte hier und da in eine dunkle Ecke, legte den Finger an den Mund und ging auf Zehenspitzen. Als ein Beamter zufällig das Schwein, das die Schätzung in der Bücherabteilung besorgte, an ihm vorüberging, versuchte er eine Verbeugung, er schleuderte ihm seinen Buckel entgegen. Endlich hatte ihn Fischerle Kraft seines Willens bis auf den Platz hinter der Kirche und unters Vordach gezogen. »Gerettet!« »Wenn ich Sie nicht hätte.« »Wären Sie schon längst eingesperrt,« ergänzte Fischerle. »Meine Handlungsweise verstößt also gegen das Gesetz.« »Alles verstößt gegen das Gesetz. Sie gehen was essen, weil Sie Hunger haben, und schon haben Sie wieder gestohlen. Sie wollen ein paar einfachen Büchern helfen, und schon ist das ganze Theresianum von Polizei umstellt. In jeder Ecke verkriecht sich einer. Die neuen Revolver hätten Sie sehen sollen. Ein Major leitet die Operation. Dem habe ich unter die Beine geschaut. Was glauben Sie, hält er so tief, damit keiner von den großen Menschen, die vorübergehen, was merkt? Einen Verhaftbefehl. Um Punkt 11 Uhr werden Sie in den Räumen des Theresianums tot oder lebendig verhaftet. Sind Sie draußen, so darf Ihnen nichts geschehen. Draußen sind Sie kein Verbrecher. Um Punkt 11 Uhr. Und wie spät haben wir jetzt? Er zog ihn auf die gegenüberliegende Seite des Platzes, von wo man die Kirchenuhr sah. Sie standen erst wenige Augenblicke dort, da schlug es 11. Was sage ich? Es ist schon 11. Sie können von Glück reden. Erinnern Sie sich an den Mann, den wir gegrüßt haben? Dieser Mann war das Schwein. Das Schwein! Keen hatte kein Wort von Fischerles ursprünglicher Erzählung vergessen. Elender Blutsauger, wenn ich ihn nur hier hätte! Sind's froh, dass Sie ihn nicht haben. Hätten Sie das Schwein provoziert, so wären Sie früher verhaftet worden. Was glauben Sie, wie ekelhaft es für mich war, mich vor einem Schwein zu verbeugen? Haben Sie seinen Bauch gesehen? Es geht ein Gerücht im Theresianum. Es ist besser, ich schweig drüber. Was für ein Gerücht? Was für ein Gerücht? Reden Sie endlich! Ist Ihnen am Bauch nichts aufgefallen? Es gibt Leute, die sagen, der Bauch hat Ecken. Ecken? Was soll das heißen? Keens Stimme bebte. Etwas nie Gehörtes bereitete sich vor. Man sagt, er ist von den Büchern so dick. Er frisst Bücher. Keen schrie auf, stürzte zu Boden. In seinem Fall riss er den Kleinen mit, der sich am Pflaster wehe tat und aus Rache weitersprach. Was wollen Sie? Sagt das Schwein. Ich habe ihn selbst einmal gehört. Was fange ich mit dem vielen Dreck an? Was wollen Sie? Sagt er. Der Dreck bleibt hier monatelang liegen. Lieber habe ich was davon und stopf mich satt damit. Er hat ein eigenes Kochbuch zusammengestellt mit vielen Rezepten drin. Jetzt sucht er einen Verleger dafür. Es gibt zu viel Bücher auf der Welt, sagt er. Und zu viel hungrige Morgen. Wenn es nach mir ging, müssten alle Bücher verschwinden. Man könnte sie verbrennen, aber davon hat ja niemand was. Drum sage ich, man soll sie aufessen. Roh, mit Öl und Essig, wie Salat. Mit Semmelbrösel, gebacken wie ein paniertes Schnitzel, mit Salz und Pfeffer, mit Zucker und Zimt. 103 Rezepte hat diese Sau. Jeden Monat erfindet sie ein neues dazu. Ich finde das gemein. Hab ich nicht recht? Während dieser Worte krümmte sich Keen am Boden. Mit seinen schmächtigen Fäusten stieß er gegen das Pflaster. Vor seinen Mund trat Schaum, mit dem sich das Blut der Fäuste vermischte. So nah an seiner Erde hielt er die zuckenden Lippen. Kannibalen! Kannibalen! Kannibalen! Passanten, deren es um diese Zeit schon einige gab, blieben erschreckt stehen. Seine Stimme klang wie die eines tödlich Verletzten. Fenster öffneten sich. In einer Nebengasse heulte ein Hund. Aus seiner Ladentür trat in weißem Kittel ein Arzt. Gleich um die Kirchenecke spürte man Polizei. Polizei! Auf Fischerle hatte die Nähe der Polizei eine beängstigende Wirkung. Er sprang an Keen in die Höhe, packte seinen Mund, schloss ihn fest und zog ihn zu sich herunter. So schleppte er ihn ein halbgeschlossenes Federmesser bis zur Kirchentür. Das Beten wird ihn beruhigen. Nickte dem Publikum zu und verschwand mit Keen in der Kirche. Drinnen war der Hausierer noch frisch bei der Arbeit. Da erschien plötzlich Fischerle in Begleitung des reichen Geschäftsfreundes, drückte den steckigen Menschen auf eine Bank nieder. Sind Sie verrückt? Er sah sich um und redete leise weiter. Der Hausierer erschrak sehr, den Fischerle hatte er betrogen und der Geschäftsfreund wusste um wie viel. Er kroch weit weg von den beiden und versteckte sich hinter eine Säule. Aus seiner sicheren Dunkelheit bewachte er sie, denn eine gescheite Ahnung sagte ihm, wozu sie gekommen waren. Sie brachten oder holten das Paket. In der dunklen und engen Kirche kam Keen allmählich zu sich. Er lehnt Schultern, Rippen und andere Knochen gegen die Säule, von der seine Bankreihe abgeschlossen wird, und lächelt das schwache Lächeln eines Kranken, der sich zwar auf dem Wege zur Besserung befindet, aber noch sehr, sehr geschont werden muss. Sie sind kein Mensch. Ein Krüppel ist kein Mensch. Kann ich was dafür? Der einzige Krüppel ist der Mensch. Nein, der Mensch ist kein Krüppel. Sonst wäre ich ein Mensch. Das erlaube ich nicht. Der Mensch ist die einzige Bestie. Ich protestiere gegen diese Vergewaltigung. Menschen sind Menschen und Schweine sind Schweine. Alle Menschen sind bloß Menschen. Ihr Schwein heißt Mensch. Weh dem Menschen, der sich ein Schwein anmaßt. Ich zerschlage ihn, Kannibalen! Der Beschenkte sank erschöpft auf die Bank zurück, lehnte sich wieder an seine Säule und begann von den schönen Ereignissen des Vormittags zu erzählen. 4 große Pakete wären in den Magen des Schweins gewandert oder für einen späteren Brand aufbewahrt worden. Es ist mir geglückt, sie zu retten. Er beschrieb die 4 Verlorenen, denen er seinen Arm geliehen. Ihre Gestalten verschwammen ein wenig über den harten Konturen ihrer Pakete, denn zuerst wurden diese geschildert, Papier, Form und vermutlicher Inhalt. In keinem Fall hatte er wirklich nachgesehen. Der erste, wohl Arbeiter von Beruf, brüllte ihn auf seine Frage hin an, er hielt ihn für einen Händler. Und nie seien harte Worte willkommener gewesen. Als zweite erschien eine Dame. Ihr Anblick rief die Erinnerung an einen Bekannten wach. Sie glaubte sich von einem der dienenden Teufel verhöhnt und wurde blutrot, doch sie schwieg. Bald nach ihr kam ein Blinder, der mit einem gewöhnlichen Weib der Frau eines Torteufels zusammenstieß. Er rettete sich aus ihren Armen zu dem Paket, das er trug, und blieb mit überraschender Sicherheit vor seinem Wohltäter stehen. Blinde mit Büchern sind ein erschütternder Anblick. Sie klammern sich mit Gewalt an ihren Trost. Der vierte, unscheinbar und weniger freundlich zu seinen Büchern, die lebhaft auf seinen Armen zuckten, gab sich, wie sich denken lässt, billig und verriet in seinen Worten einen Anflug von Gemeinheit. Dieser Erzählung entnahm der Zwerg, dass kein Geld daneben gegangen war, was ihn sehr gekränkt hätte. Er bestätigte das gemeine Aussehen des Letzten, den er noch vor dem Tor getroffen habe. Der Mann sei sicher Hausierer und werde morgen wiederkommen. Man müsse ihm das Handwerk legen. Die letzten Worte hörte der Hausierer. Er war empört über die Falschheit des Zwergs und mit umso größerem Eifer nahm er sein Handwerk wieder auf. Kaum hatten die beiden die Kirche verlassen. Fischerle entschloss sich zu einem schweren Opfer. Er führte Keen, um ihn für morgen wieder instand zu setzen, ins nächste Hotel und unterdrückte seinen Ärger über das hohe Trinkgeld, das der von seinem Geld gab. Waren diese Unkosten nicht überflüssig? Was machte es für einen Unterschied, ob er dem Portier einen oder vier Schilling Trinkgeld gab? In wenigen Tagen befand sich das Ganze ohnehin in Fischerles Tasche, auf dem Weg nach Amerika. Den Nachmittag lag Keen, von den Aufregungen des Vormittags ermüdet, zu Bett. Er zog sich nicht aus, weil er von einer unzeitgemäßen Ruhe nicht gern viel Aufhebens machte. Auf Fischerles wiederholte Frage, ob er mit den Büchern anfangen dürfe, zuckte er gleichgültig die Achseln. Das Interesse für seine Privatbibliothek, die ohnehin in Sicherheit war, hatte sehr abgenommen. Fischerle vermerkte die Änderung. Er witterte eine List, hinter die es zu kommen galt. Oder eine Ritze, durch die man ein paar kleine, aber schmerzhafte Hiebe versuchen könnte. Immer wieder erkundigte er sich nach den Büchern. Keens Nase geriet in Fluss, und nachdem er es längere Zeit ohne sich zu bewegen geschehen ließ, beschloss er, aus Ordnungsliebe gegen den großen, schweren Tropfen an der Spitze einzuschreiten. Er zog ein Taschentuch hervor und wollte sich auch gleich schneuzen. »Halt, halt, halt! Warten Sie, bis ich komm!« Er riss ihm das Taschentuch aus der Hand, selber hatte er keins, näherte sich vorsichtig der Nase und fing den Tropfen wie eine kostbare Perle auf. »Wissen's was? Jetzt hätten Sie sich geschneuzt und die Bücher wären zur Nase herausgekommen. Wie die ausgeschaut hätten, brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Sie haben kein Herz für Ihre Bücher. Bei so einem bleib ich nicht.« Keen war sprachlos. »Stellen Sie sich vor, ich schneuz mich. Was würden Sie dazu sagen? Auf der Stelle entlassen würden Sie mich. Ein intelligenter Mensch benimmt sich nicht so. Na, fremde Bücher kaufen's los und die eigenen behandeln sie wie einen Hund? Und das will eine Buchbranche sein? Schauen's mich an. Bin ich eine Buchbranche? Nein. Und wie gehe ich mit den Büchern um? Tadellos gehe ich mit ihnen um.« Keen stand auf, trat dicht an ihn heran. »Sie sind ein unverschämter Grüppel. Verlassen Sie sofort mein Zimmer. Sie sind entlassen.« »Also undankbar sind Sie auch, Sie Saujud. Von einem Saujuden hat man nichts anderes zu erwarten. Verlassen Sie sofort mein Zimmer oder ich rufe die Polizei. Ich hab gezahlt. Ersetzen Sie mir die Spesen oder ich klag. Sofort!« »Sie sind entlassen.« Keen zögerte. Es kam ihm so vor, als habe er selbst gezahlt, aber in Geldaffären war er seiner Sache nie sicher. Was haben Sie für mich ausgelegt? Fischerle, der plötzlich wieder gespürt hatte, wie schwer ihm der Buckel am Rücken hing, zog tief Atem ein. Und da es ihm so schlecht ging, da vielleicht aus Amerika nichts wurde, da seine eigene Dummheit an dieser Wendung schuld war, da er sich hasste, sich, seine Kleinheit, seine Kleinlichkeit, seine kleinliche Zukunft, die Niederlage knapp vor dem Sieg, den schäbigen Verdienst gegen das königliche Ganze gehalten, das er in wenigen Tagen spielend verdient hätte, da er diesen Anfangsverdienst, eine Bagatelle, auf die er spuckte, Keen am liebsten an den Kopf geschleudert hätte, wenn es nicht so schad drum gewesen wäre, samt der sogenannten Bibliothek, auf die er schiss, verzichtete er auch auf den Betrag, den Keen für die Zimmer und den Portier ausgelegt hatte. Er sagte, ich verzichte. So schwer fiel ihm dieser Satz, dass die Art, ihn zu sprechen, ihm mehr Würde verlieh als Keen alle Länge und Strenge. Da begann Keen zu verstehen. Er hatte dem Zwerg noch keinen Groschen Lohn ausbezahlt. Er entließ ihn, weil die edle Besorgnis für seine Bibliothek ihn zu unziemlichen Ausdrücken hingerissen hatte. Er beschimpfte ihn als Krüppel. Vor wenigen Stunden hatte ihm derselbe Krüppel das Leben gerettet, als die ganze Polizei der Hauptstadt gegen ihn aufgeboten war. Dem Zwerg verdankte er Organisation und Sicherheit, ja sogar den Anstoß zu seiner Wohltätigkeit. Er legte die Hand auf Fischerles Buckel, drückte ihn freundlich, als wollte er sagen, »Mach dir nichts draus, andere haben ihren Buckel im Kopf.« »Es ist Zeit, dass wir ans Ausbacken gehen, lieber Herr Fischerle.« »Das meine ich auch.« Mit Mühe würgte er die Tränen hinunter. Amerika tauchte riesengroß vor ihm auf, verjüngt und durch keinen noch so kleinlichen Hochstapler wie Keen zu ersäufen. Verhungert. Eine kleine Versöhnungsfeier brachte die beiden einander nahe. Außer ihrer gemeinsamen Liebe für die Bildung bzw. die Intelligenz gab es vieles, das einer genauso wie der andere erlebt hatte. Keen sprach zum ersten Mal von seiner wahnsinnigen Frau, die er zu Hause eingesperrt halte, wo sie niemandem schaden könne. Allerdings befinde sich dort seine große Bibliothek. Aber da die Frau für Bücher nicht das leiseste Interesse gezeigt habe, sei es kaum anzunehmen, dass sie in ihrem Wahn auch nur ahne, wovon sie umgeben sei. Ein feinfühliges Wesen wie Fischerle begreife sicher, welchen Schmerz ihm die Entfernung von seiner Bibliothek bereite. Aber sicherer als bei jener Irrsinnigen, die nur einen Gedanken habe, den an Geld, wäre kein Buch der Welt aufgehoben. Ja, ja, glauben Sie mir, lieber Freund. Es gibt Menschen, die nicht nur manchmal, es gibt Menschen, die immer, in jeder Stunde, Minute, Sekunde ihres Lebens an Geld denken. Ich gehe weiter und stelle die Behauptung auf, dass es sich sogar um fremdes Geld handeln kann. Vor nichts schrecken solche Naturen zurück. Wissen Sie, was meine Frau von mir erpressen wollte? Ein Buch, rief Fischerle. Das könnte man noch verstehen, wenn es auch als Verbrechen streng zu verurteilen wäre. Nein, ein Testament. Fischerle hatte von solchen Fällen gehört. Er kannte selbst eine Frau, die etwas Ähnliches versucht hatte, Fischerles eigene Frau. Jetzt kann ich es Ihnen gestehen, Ihre Frau hat mich auf den ersten Blick an meine eigene erinnert. Heißt Ihre Frau Therese? Nein, sie heißt die Pensionistin, einen anderen Namen hat sie nicht. Wie sie noch keine Pensionistin war, hat sie die Dünne geheißen, weil sie so dick ist. Während Fischerle von seiner Frau sprach, verglich Keen die Einzelheiten, Krankheit, Litanei und Mordversuch mit jenen, die ihm von Therese her bekannt waren und die er dem Zwerg vor wenigen Minuten mitgeteilt hatte. Kein Zweifel, wenn nicht identisch, so waren die beiden Frauen doch sicher Zwillingsschwestern. Später, als Fischerle ihm in plötzlicher Aufwallung das Du antrug und zitternd vor Freundschaft der Antwort harrte, beschloss Keen nicht nur, ihm diesen Wunsch zu erfüllen. Er versprach, ihm seine nächste größere Arbeit zu widmen, vielleicht die umstürzende über den Logos im Neuen Testament, obwohl der Zwerg kein Gelehrter war und die Zeit seiner Bildung erst bevorstand. Lieber Freund, wenn man so lang unter lauter Gesinde lebt, ein Vergnügen ist das Leben nicht. An der Anständigkeit nimmt ein jeder Schaden, außer mir, heißt das. Aber lernen tut auch ein jeder. Keen sah ein, dass Fischerle just das besaß, was ihm fehlte, Kenntnis des praktischen Lebens bis in seine letzten Verzweigungen. Am nächsten Morgen um Punkt 9:30 stand er frisch, erleichtert und zu jedem Mut bereit auf seinem Posten. Frisch fühlte er sich, weil er weniger Gelehrsamkeit mit sich schleppte. Fischerle hatte auch den Rest der Bibliothek übernommen. In meinen Kopf geht was herein, und langt der Platz nicht, so stopf ich was in den Buckel. Hinter der Kirche traf er seine Angestellten. Die Fischerin hatte sich, obwohl entlassen, wieder zum Dienste gemeldet. Sie trug ihre Nase heute um etliche Zentimeter höher. Der Chef war ihr 20 Schilling Lohn schuldig. Es hing von ihrer Gnade ab, ihn daran zu erinnern. Im Vertrauen auf diese Schuld wagte sie sich in seine Nähe. Der Hausierer, gestern vom Kirchendiener aus traumlosem Schlaf gerissen, erinnerte sich erst jetzt an das vergessene Paket unter der Bank. Voller Angst, obwohl es sich nur um Bücher handelte, suchte er danach. Er fand es. Fischerle stand schon draußen und begrüßte ihn mit einem leichten Nicken der Nase. Meine Herren und Damen, wir haben keine Zeit zu verlieren. Heute ist ein wichtiger Tag. Das Unternehmen nimmt einen kolossalen Aufschwung, der Umsatz steigt. In wenigen Tagen bin ich ein gemachter Mann. Tun Sie Ihre Pflicht und ich werde Sie nicht vergessen. Wer Sie nicht auskennt, wird entlassen. Auf den Blinden setzte Fischerle seine einträglichste Hoffnung. Erst sagen Sie ihm, wie viel Sie wollen, dann warten Sie ein paar Momente. Überlegt er sich die Sache, so treten Sie ihm auf die Zehen, bis er gut aufpasst, und flüstern ihm ins Ohr einen schönen Gruß von Ihrer Frau, Therese. Sie ist gestorben. Der Blinde bedauerte jede dahingeschiedene Frau. Für Männer, und seien sie noch so tot, hatte er nicht das leiseste Mitgefühl. Als er mit weit aufgerissenen Augen auf die Hinterbacken der nackten Therese glotzend in der Glastüre erschien, platzte er mit ihrem Namen los, lief auf Keen zu und trat ihm, um den Auftrag seines Chefs zu erfüllen, nachträglich auf die Zehen. Keen verfärbte sich. Der blaue Rock. Er sah sie kommen. Sie ist ausgebrochen. Die Irrsinnige. Gebläut und gestärkt. Sie sucht ihn. Sie braucht ihn. Sie braucht neue Kräfte für ihren Rock. Polizei! Man muss sie einsperren. Sofort. Sie hat die Bibliothek allein gelassen. Polizei! Warum ist keine Polizei da? Wenn Fischerle da wäre. Wenigstens Fischerle. Der fürchtet sich nicht. Der hat ihre Zwillingsschwester zur Frau. Der kennt sich aus. Der hat sie erledigt. Der vernichtet sie. Warum stirbt sie nicht? Warum stirbt sie nicht? Sie soll doch sterben. Bevor sie ihn erreicht. Bevor sie ihn schlägt. Bevor sie den Mund auftut. 10 Bücher, wenn sie stirbt. 100. 1000. Die halbe Bibliothek. Die ganze. Nur tot muss sie sein. Tot, tot, vollkommen tot. Sie ist leider gestorben, erklärte der Blinde mit aufrichtiger Trauer. Und lässt schön grüßen. An die 10-mal ließ sich Keen die Freudenbotschaft wiederholen. Einzelheiten interessierten ihn nicht. Therese ist gestorben und lässt schön grüßen. Angesichts dieses Menschen wurde sein Traum ganz mager. Die Quelle sei zuverlässig, doch dürfe er sie nicht nennen. Für das Paket bekomme er 4.500 Schilling. Er müsse es aber wieder mitnehmen. Keen beeilte sich, seine Schuld mit Geld abzuzahlen. Er fürchtete, der Mann könnte die ihm zugeschworene Bibliothek verlangen. Welch ein Glück, dass Fischerle sie heute früh ganz zu sich genommen hatte. Der Blinde zählte das Geld lang nach. Bei solchen Riesensummen gäbe ein Trinkgeld schön aus. Er könnte um eines bitten, aber er war kein Bettler mehr. Er war Angestellter bei einer Firma mit hohen Umsätzen. Der Chef konnte nichts dagegen haben. Nach alter Gewohnheit streckte er die hohle Hand hin. Ein Bettler sei er nicht, aber er möchte schön bitten. Keen äugte nach der Tür. Ihm schien, ein Schatten nähere sich. Er drückte dem Mann eine Note in die Hand, es waren zufällig 100 Schilling, stieß ihn mit dem Arm von sich. »Machen Sie, dass Sie fortkommen. Rasch, rasch!« Dem Blinden blieb keine Zeit, seine Untüchtigkeit zu bereuen. Er hätte mehr verlangen können, aber die Folgen seines Glücks nahmen ihn zu sehr in Anspruch. Laut sprechend erschien er bei Fischerle. »Schauen Sie auf mein Trinkgeld, Herr Chef. Ich hab nicht bettelt drum. Ein Mensch, was 100 Schilling Trinkgeld gibt, ist ein guter Mensch.« Da drängte sich der Hausierer heran, der wie gestern als letzter drankam. Hinter Fischerles Rücken macht ihm der Blinde Zeichen, er hält die 100-Schilling-Note in die Höhe und wiederholt mit den Lippen das empfohlene Trinkgeld. Er zittert vor einer verdrossenen Rückkehr des Hausierers, weil er mit ihm Verschiedenes über seine Weiber besprechen möchte. Der Chef versteht nichts davon. »Er ist eben ein verkrüppelter Zwerg.« Der Hausierer soll die kolossale Summe von 2.000 Schilling verlangen. Fragt ihn der Geschäftsfreund, ob er nicht schon gestern da gewesen sei, so soll er sagen, ja, natürlich, mit demselben Paket. »Erinnern Sie sich denn nicht an mich?« Zeigt sich der Lange zufällig in seiner schlechten Laune, so muss sich der Hausierer schleunigst zurückziehen, ohne Geld. Das Paket darf er im Notfall liegen lassen. Der Lange pflegt nämlich einstweilen seinen Revolver herauszuziehen und zu schießen. Auf solche teuflische Weise dachte Fischerle, den Hausierer loszuwerden. Mit allem hatte Fischerle gerechnet, nur die Wirkung der Todesnachricht auf Keen hatte er unterschätzt. Der Hausierer fand einen verstörten Geschäftsfreund vor, der unaufhörlich lächelte, auch bei den ernstesten Geschäften, lächelnd die kolossale Summe ausbezahlte. »Sie müssen nämlich wissen, meine Frau ist gestorben.« Sein hageres Gesicht strahlte. Er packte den zitternden Menschen an der Schulter. »Sie war eine Analphabetin.« Der Hausierer verstand nichts. Er schlotterte am ganzen Leib und murmelte inbrünstig, »Mein Beileid, mein Beileid.« Er versuchte, sich loszureißen, aber Keen ließ nicht locker und behauptete lächelnd, dass dieses Schicksal allen Analphabeten drohte. Sie verdienten es auch alle. Der Hausierer begann zu verstehen, der Mann bedrohte ihn mit dem Tod. Er hielt in seinem Gebet inne, stöhnte laut um Hilfe und ließ das schwere Paket auf die Füße des entsetzlichen Gegners fallen, der ihn im ersten Schmerz freigab. Dann presste er die Kinnladen aufeinander und schlich sich eiligst davon. Wenn er nicht mehr schrie, schoss ihm der Lange vielleicht nicht nach. In Gedanken bat er ihn flehentlich, mit dem Schießen zu warten, bis er um die Ecke sei. Er wolle es gewiss nicht mehr tun. Keen rief ihm leise und zärtlich nach. »Aber sie ist doch schon tot. Verlässlich. Glauben Sie mir, sie hört uns nicht.« Lauter zu rufen getraute er sich nicht. Er wusste, warum der Mensch lief. »Vor dieser Frau hatte jedermann Angst.« Da trat Fischerle durch die Glastür. »Sie sind schon im Gehen, wie ich sehe.« »Es war doch gut, dass ich sie eingesperrt habe.« »Mich eingesperrt? Sie werden sich hüten.« Auf der Straße blickte Fischerle besorgt an Keen in die Höhe. »Ja, lieber Freund, was machen wir jetzt mit den schönen Büchern zu Hause? Die Hure ist weg und die Bücher sind allein.« Er legte die ausgestreckten Finger der Rechten eng aneinander, packte sie mit der Linken und brach sie plötzlich entzwei, so als hätte er persönlich der Hure den Hals umgedreht. Keen war ihm für diese Erinnerung, auf die er gewartet hatte, dankbar. »Beruhige dich«, sagte er. »Der Hausbesorger hat die Wohnung gut verschlossen. Er ist der ehrlichste Mensch von der Welt.« Fischerle zweifelte an seiner Ehrlichkeit. »Erstens gibt es keinen ehrlichen Menschen, außer uns zwei natürlich, und zweitens gibt es keinen ehrlichen Hausbesorger. Wovon lebt der Hausbesorger? Vom Erpressen. Und warum? Weil er sonst nicht leben könnte. Von der Wohnung allein wird ein Hausbesorger nicht satt. Keen suchte seinen Freund zu beruhigen. Er dürfe doch einen so gewöhnlichen Menschen nicht mit sich selbst vergleichen. Natürlich sei es unfein, für eine Dienstleistung Geld anzunehmen, aber diese Unsitte habe sich beim Pöbel fest eingebürgert und reiche bis in gebildete Kreise hinein. Plato habe vergeblich dagegen angekämpft. Drum sei ihm, Keen, der Gedanke an eine Professur von jeher verhasst gewesen. Für seine wissenschaftlichen Arbeiten habe er noch nie einen Groschen angenommen. »Plato ist gut«, entgegnete Fischerle. Er hörte den Namen zum ersten Mal. »Plato weiß ich. Plato ist ein reicher Mensch. Du bist auch ein reicher Mensch. Und wieso weiß ich das? Weil nur ein reicher Mensch so redet. Jetzt schau einmal mich an. Ich bin ein armer Teufel. Ich hab nix, bin nix, werd nix und nehm doch nix. Das ist Charakter. Dein Hausbesorger, dieser Erpresser, nimmt die 100 Schilling, ein Vermögen, sag ich, und prügelt bei Tag auf die arme Menschen herum. Aber bei Nacht, wetten wir, dass er bei Nacht schläft? Wenn da einer einbricht, er merkt nix, er liegt und schlaft, die 100 Schilling hat er in der Tasche, die Bücher lässt er ausrauben. Solche Leute habe ich gefressen. Die geben die besten Spitzel ab. So ein gemeiner Kerl. Spitzel kann ich nicht leiden. Sind Spitzel ein Gesindel oder sind sie nicht? Sie sind es, sage ich. Habe ich nicht recht? Ich glaube kaum, dass mein Hausbesorger Spitzel von Beruf war, meinte Keen. Er war Polizeibeamter, Inspektor, wenn ich nicht irre, und ist schon längst pensioniert. Da verzichtete Fischerle sofort. Auf so einen Einbruch pfeift er. Mit Polizei lässt er sich jetzt nicht ein. Vor Amerika bestimmt nicht. Mit Pensionierter erst recht nicht. Die Pensionierten, die sind am ärgsten. Die gehen vor Faulheit auf Unschuldige los. Weil sie nicht mehr verhaften dürfen, werden sie bei jeder Gelegenheit rabiat und schlagen harmlose Krüppel zu Krüppeln. Ich kann dir nur sagen, lieber Freund, wenn du nach Haus gekommen wärst, du hättest deine Wohnung leer gefunden. Ratzekahl, kein Blatt. Von Buch schon gar keine Rede. Gott sei Dank. Keen holte tief Atem. Ich werde in meinem Prozess die Sprache darauf zu bringen wissen. Die Welt wird aufhorchen. Ich gedenke, schonungslos zu enthüllen, was ich weiß. Noch hat ein Gelehrter was zu sagen. Er verbrachte mit Fischerle einen angeregten Nachmittag. In seinen melancholischen Stimmungen hatte der Zwerg für Witze viel Sinn. Er ließ sich die Prozessaffäre haarklein berichten und erhob nirgends Widerspruch. Manchen guten Rat gab er Keen gratis und umsonst, ob er denn keine Angehörigen habe, die ihm helfen könnten. Ein Mordprozess sei keine Kleinigkeit. Keen erwähnte seinen Pariser Bruder, einen berühmten Psychiater. Vorher habe er sich als Frauenarzt ein Vermögen gemacht. »Das ist der richtige Mann für mich. Den werde ich wegen meinem Buckel konsultieren.« »Aber er ist doch kein Chirurg.« »Macht nichts. Wenn er Frauenarzt war, kann er alles. Wenn du deinen Prozess hast, kannst du mich sowieso zu nichts brauchen. Weißt du was? Ich fahre derweil nach Paris und sag deinem Bruder, ich komme von dir.« »Ich werde dir ein Empfehlungsschreiben mitgeben, damit du ganz sicher gehst. Es würde mich freuen, wenn er dich wirklich vom Buckeln befreien könnte.« Er setzte sich gleich hin und schrieb seit 8 Jahren zum ersten Mal an seinen Bruder. Der Zwerg trug den wohladressierten und versiegelten Brief in sein Zimmer hinüber, entnahm dem Bücherpaket seiner Ware, die der Hausierer im Stich gelassen hatte, ein Buch und legte den Brief hinein. Nach genauer Rechnung besaß Keen noch gegen 2000 Schilling. In einem Vormittag waren sie ihm spielend abzunehmen. Der Abend verging also unter entrüsteten Gesprächen über das Schwein und ähnliche entartete Geschöpfe. Der nächste Tag begann schlecht. Kaum hatte sich Keen vor sein Fenster gestellt, als ein Mensch mit einem Paket gegen ihn stieß. Er hatte gerade genug Halt, um nicht in die Scheibe zu fallen. »Sie wünschen? Was wollen Sie hier?« Der Kanalräumer blieb plump vor ihm stehen und forderte dröhnend 400 Schilling. »Sie waren gestern schon hier.« »Vorgestern auch.« »Schämen Sie sich.« Machen Sie, dass Sie fortkommen. Gehen Sie in sich. Aber Geld kriege ich. Er freute sich auf die 5 Schilling, die er wieder versaufen wollte. Ohne zu denken, was er nie tat, stand es für ihn als Arbeiter fest, dass er seinen Lohn nur bekam, wenn er dafür seine Arbeit, also das einkassierte Geld, abgeliefert hatte. Das nimmt ein böses Ende. Sie bekommen nichts. Keen stellte sich auf die Treppe. Er war auf alles gefasst. Nichts! Versetzen nur über seine Leiche. Der Kanalräumer kratzte sich den Kopf. Weich gequetscht hatte er das magere Bürscherl leicht. Doch war ihm das nicht befohlen. Er führte nur Befehle aus. »Ich gehe den Chef fragen«, farzte er und räumte dem anderen seinen Hintern hin. Der Abschied fiel ihm leichter als Worte. Keen seufzte. Die Glastüre kreischte. Da erschien ein blauer Rock und ein mächtiges Paket. Therese folgte. Sie trug beides. Neben ihr ging der Hausbesorger. Mit der linken stemmte er ein noch größeres Paket bis hoch über sein Haupt und warf es dann auf die rechte hinüber, die es spielend auffing. Ich erlaube nicht, dass der Mann den Rock anrührt. Der Rock gehört mir. Eine Frau tut alles für ihren Mann. Den Rock tut sie nicht. Den Rock tut sie nicht. Die Erfüllung. Eine volle Woche, nachdem Therese ihren Mann, den Dieb, hinausgejagt hatte, war sie mit dem Durchsuchen ihrer Wohnung beschäftigt. Sie fand Staub, wo sie zu ihren saubersten Zeiten keinen geahnt hatte, und führte ihn auf den Dieb zurück. Da solche Leute ja schmutzig sind. Sie zog bei der Arbeit keine Handschuhe an, die wurden ihr ja verdorben. Doch lagen sie, blendend weiß gewaschen, in der Nähe, für den Fall, dass sie das Bankbuch fand. Nach einer Woche erklärte sie, da ist nichts. In solchen Fällen wenden sich anständige Menschen an die Polizei. Sie wartete mit der Anzeige, bis das Haushaltungsgeld, das sie zuletzt bekommen hatte, verbraucht war. Wenn sie einkaufen ging, wich sie dem Hausbesorger in weitem Bogen aus. Sie fürchtete seine Fragen nach dem Herrn Professor. Er hatte sich bisher zwar nie gerührt, aber am 1. würde er sich sicher melden. Am 1. bekam er jeden Monat sein Trinkgeld. Diesen Monat bekam er nichts, und sie sah ihn schon bettelnd vor der Tür. Sie hatte die feste Absicht, ihn mit leeren Händen hinauszuwerfen. Niemand konnte sie zwingen, was herzugeben. Wurde er frech, so zeigte sie ihn an. Eines Tages zog sich Therese den besseren, gestärkten Rock an. Er machte sie jünger. Sie sperrte die Tür zum neuen Schlafzimmer auf, glitt auf den Spiegelschrank zu. Da bin ich wieder. Sie sah wie 30 aus und hatte ein Grübchen am Kinn. Grübchen sind schön. Sie besprach mit dem Herrn Grob ein Rendezvous. Die Wohnung gehört jetzt ihr. Der Herr Grob kann kommen. Er braucht ein Kapital. Sie weiß, wer tüchtig ist. Sparen ist gut. Verdienen ist besser. Auf einmal hat man doppelt so viel. Sie hat den Herrn Grob nicht vergessen. Keine kann ihn vergessen. Das ist bei den Frauen so. Jede reißt sich um ihn. Der Mann ist weg. Der kommt nicht mehr. Stehlen hat er können. Tüchtig sein nicht. Wenn jeder so wäre wie der Herr Grob. Der Herr Grob hat eine Stimme. Der Herr Grob hat Augen. Sie hat ihm einen Namen gegeben. Der Name heißt Puder. Puder, er soll kommen. Er soll das mit den prachtvollen Hüften sagen. Er sagt das so schön. Zu diesen Worten schaukelt sie sich vor dem Spiegel hin und her. Sie legt den Rock ab und besieht sich die prachtvollen Hüften. Es stimmt. Ein Mann soll sich trauen. sonst ist es kein Mann. Kann ihm denn einen Nein sagen? Therese berührt ihre Hüften mit seinen Händen. Die sind weich wie seine Stimme. Herr Puder. Sie hätte so gern seine Stimme gehört. Sie hat ein Sparkassenbuch und er darf es für sie aufheben. Aber er hat ja nichts gesagt. Wo ist er? Sie sucht ihn an ihren Hüften. Da ist ihr kalt. Heiß ist ihr an der Brust. Schon heute kommt er. Er bleibt die ganze Nacht. Er kommt jede Nacht. Er ist so jung. Sie schwitzt. Und jetzt geht sie zu ihm. Therese nahm die verschmähten Schlüssel zu sich, sperrte umständlich ab. Im Hausflur bückte sie sich tief, als sie beim Hausbesorger vorbeikam. Sie hatte viel Geld bei sich und fürchtete, er könnte gerade heute das Trinkgeld von ihr verlangen. Der laute Verkehr auf der Straße steigerte Theresens Freude. Alle Männer sahen ihr nach. Sie merkte es, aber sie lebte für einen Mann. Immer hatte sie sich gewünscht, für einen Mann zu leben. Und jetzt war es so gekommen. Vor seiner Firma blieb sie stehen. Die Buchstaben des Firmenschilds rückten nah an ihre Augen. Erst las sie Groß und Mutter, dann las sie Grob und Frau. Das hatte sie gern. Dafür gab sie ihre eilige Zeit auch her. Die Konkurrenten gingen aufeinander los, der Herr Groß war ein Schwächling und bekam seine Prügel. Da tanzten die Buchstaben vor Freude, und als der Tanz zu Ende war, las sie auf einmal Groß und Frau. Das passte ihr gar nicht. So eine Frechheit. Sie trat ins Geschäft ein. Sofort küsste jemand der Gnädigsten die Hand. Gnädigste wünschen, womit kann ich der Gnädigsten dienen? Vielleicht ein neues Schlafzimmer? Es war seine Stimme. Für den neuen Herrn Gemahl? Seit Monaten quälte Therese die Angst, er werde sie nicht mehr erkennen. Für den neuen Herrn Gemahl? Sie verstand die geheime Bedeutung. Er hatte sie erkannt. Sie verlor jede Scheu. Er war so schön. Sie war so schön. Alles war so schön. Gnädigste wünschen? Sein Mund öffnete und schloss sich dicht vor ihrem. Ihr Atem ging heftig und in Stößen. Als sie bei den Hüften war, löste sie hinten das Band, drückte aber die Tasche gegen den Rock, sodass er oben blieb. Wenn er sie nur verstanden hätte, er hatte keine Ahnung, wer sie war und was sie wollte. Er packte sie bei den dicken Armen. Gnädigste wünschen? Sie hauchte ja. Bei dieser Gelegenheit fiel der Rock zu Boden. Therese merkte es und war noch glücklicher, weil alles von selber so kam. Ich bin so frei. Pudas Stimme sagte, aber meine Gnädigste. So lassen Sie mich doch los, Gnädigste. Ihr Kopf lag an seiner Schulter und seine Wangen waren wie Butter. Warum schämt er sich? Sie schämt sich nicht. Herr Puda stampfte mit den Füßen. Erlauben Sie bitte, aber ich kenne Sie nicht. Dann kamen viele Leute, schlugen auf Theresens Händen herum. Ein starker Mensch nahm Finger um Finger auseinander und riss Herrn Puder plötzlich von ihr weg. Therese taumelte. Aber ich bitte Sie, wer wird denn so grob sein? Der starke Mensch war eine große, dicke Frau. Herr Puder hatte inzwischen geheiratet. Ein schrecklicher Lärm. Jemand rief, Rettungsgesellschaft. Polizei! Auch die Umgangsformen haben eine Grenze, Gnädigste. Wo ist meine Tasche? Die Tasche war weg. Wo ist meine Tasche? Ich hol die Polizei. Selbst die Tür ging spät und mit Hochachtung zu. Durch die Scheiben sah man ihr nach. Sie drehte sich nur einmal um und glitt lächelnd geradeaus. So war es, wenn ein besonderer Mann einen liebte. Er hatte geheiratet. Konnte er denn auf sie warten? Sie hätte sich früher melden sollen. Die Frauen geben ihm ja keine Ruhe. Da hat er sie genommen. Er kann das schöne Geld doch nicht stehen lassen. Aber er liebt nur sie. Warum soll er nichts von den Hüften haben? Er findet sie prachtvoll. Einem verheirateten Menschen gönnt sie auch gern was. Nach Hause fand Therese im Traum. Sie achtete weder auf Straßen noch auf Frechheiten. Als sie vor ihrer Haustür stand, sagte Therese, »Bitte, ich kann froh sein.« »Kann froh sein, dass er geheiratet hat. Jetzt habe ich alles für mich allein. Niemand gibt was zurück. Bei den Menschen ist das so.« »Was ist mit dem Herrn Professor?« Der Hausbesorger vertrat ihr brüllend den Weg. Therese erschrak und schwieg. »Jetzt habe ich ihn 8 Tage schon nicht gesehen. Der ist doch nicht tot?« »Aber ich bitte Sie, tot. Der lebt wie ein Fisch. Tod kennt er nicht.« Therese senkte neckisch den Kopf. »Wissen Sie vielleicht, wo er ist? Ich brauche ihn dringend wegen dem Wirtschaftsgeld.« Der Hausbesorger ertappte den Betrüger in seiner Frau. Man wollte ihn um sein Douceur bringen. Der Professor versteckte sich vor ihm, um ihm nichts zu geben. Dabei war er kein Professor. Er hatte ihn dazu gemacht. Aus eigener Kraft. Er lässt sich von dem Gestell nichts schenken. Das Douceur will er, weil das eine Pension ist. Sie behaupten, dass der Mann nicht zu Hause ist? Aber ich pitze ihn ein. Seit 8 Tagen nicht. Er sagt, er hat satt. Auf einmal fährt er fort und lässt mich allein. Wirtschaftsgeld gibt's nicht. Tut man das? Ein Mensch erstattet die Abgängigkeitsanzeige. Aber ich bitte Sie, wenn er von selber fortgeht. Er hat gesagt, er kommt wieder. Kann ich vielleicht was dafür? Pass auf, du Scheißgefries. Ich komm ihn suchen. Wenn er oben ist, schlag ich euch die Knochen übereinander. 100 Schilling krieg ich von ihm. Die Drecksö kann aufpassen, wie ich ihr jetzt komm. Ich bin nicht so. Aber jetzt werde ich so. Therese ging schon voraus. Seinen Worten entnahm sie den Hass gegen Kien, der sie beseelte. Den Hausbesorger hatte sie bis jetzt als seinen einzigen und unüberwindlichen Freund gefürchtet. Jetzt passierte ihr heute schon das 2. Glück. Wenn er sah, dass sie die pure Wahrheit sprach, würde er ihr helfen. Alle waren gegen den Dieb. Warum war er ein Dieb? Der Hausbesorger schlug die Wohnungstür krachend hinter sich zu. Seine wutschweren Schritte erschreckten die Wohnpartei unter der Bibliothek. Er dachte, am aufgefundenen Kien ein Exempel zu statuieren. Hinter seinen knirschenden Zähnen sammelten sich zu Dutzenden Flüche. An seinen Fäusten stellten sich die roten Haare auf. Er spürte es, als er in Theresens neuem Schlafzimmer die Schränke beiseite köpfelte. Das Aas konnte überall stecken. Therese folgte ihm mit Verständnis. Wo er stehen blieb, da blieb auch sie stehen. Wo er nachsah, da sah auch sie nach. Den mächtigen Schreibtisch warf er um. Er brauchte beide Fäuste dazu und rächte sich grausam für diese Schande. Er griff in ein Regal und schleuderte einige Dutzend Bände zu Boden. Dann sah er sich um, ob Kien noch immer nicht auftauchte. Es war seine letzte Hoffnung. Durchgebrannt, stellte er fest. Das Fluchen war ihm vergangen. Er fühlte sich durch den Ausfall der 100 Schilling bedrückt. Er hielt Therese seine beiden Fäuste hin. Die Haare standen noch immer. Doch, schauen's, so wütend bin ich noch nie gewesen. Noch nie. Therese betrachtete die Bücher am Boden. Aber ich bitte Sie, das war ja kein Mann. Eine Hure war das. Ein Verbrecher. Ein Abgefeimter, ein Raubmörder. Er fluchte überraschend kurz. Sehr bald wurde er wieder weich und hob die Bücher auf. So leicht er sie heruntergerissen hatte, so schwer waren sie zurückzustellen. Therese holte die Leiter und stieg selbst hinauf. Der erfolgreiche Tag veranlasste sie, die Hüften zu wiegen. Mit der einen Hand reichte ihr der Hausbesorger die Bücher, mit der anderen griff er zu und zwickte sie gewaltig in den Schenkel. Das Wasser lief ihr im Mund zusammen. Sie war die erste Frau, die er sich durch seine Liebesmethode eroberte. Die anderen hatte er vergewaltigt. Therese hauchte in Gedanken, so ein Mann. Er soll wieder. Laut sagte sie schamhaft, Noch. Noch? Er reichte ihr einen zweiten Stoß Bücher und zwickte sie genauso gewaltig links. Der Speichel floss ihr zum Mund hinaus. Da fiel ihr ein, dass man das nicht tut. Sie schrie auf und stürzte sich von der Leiter in seine Arme. Er ließ sie ruhig zu Boden fallen, brach ihr den harten Rock herunter und nahm sie. Der Grippe wird schauen. Therese schluchzte. Bitte, ich gehöre jetzt dir. Sie hatte einen Mann gefunden. Sie dachte nicht daran, ihn loszulassen. Er entgegnete Kusch und zog noch am selben Abend zu ihr. Nachts beriet er sie im Bett. Allmählich erfuhr er, was wirklich vorgegangen war, und befahl ihr, die Bücher unauffällig zu versetzen, bevor der Mann zurückkehrte. Die Hälfte behielt er für sich, weil sie ihm gehörte. Über ihre gefährdete Stellung jagte er ihr einen gehörigen Schrecken ein. Aber er sei von der Polizei und werde ihr helfen. Auch aus diesem Grund gehorchte sie unbedingt. Jeden dritten oder vierten Tag gingen sie schwer beladen ins Theresianum. Die Blendung von Elias Canetti. 7. Teil. Kopflose Welt. Mit Manfred Zapatka als Erzähler. Samuel Finzi als Peter Kien. Birgit Minichmeier als Therese Krumpholz. Gottfried Breitfuß als Fischerle. Johannes Silberschneider, Wolfgang Böck und Uli Meier als Masken 1, 2 und 3. Toni Slama als Kanalräumer. Hanno Pöschl als Blinder. Wolfram Berger als Herr Grob und Wolf Bachufner als Hausbesorger Pfaff. Ton und Technik: Anna Kunzio, Stefan Wirtitsch, Daniela Röder und Josuel Teegarten. Komposition: Klaus Bulat. Regieassistenz: Andrea Immler. Bearbeitung und Regie: Klaus Bulat. Produktion: Bayerischer Rundfunk und Österreichischer Rundfunk 2013. Der Hörspielpool. Hat's dir gefallen? Ja, sehr. Hörspiele und Medienkunst. Weitere BR-Produktionen auf einen Blick gibt es im Netz unter hörspielpool.de.